Erster, ich sah das Lamm. Es stand auf dem Berg Zion. Bei ihm waren 144.000 Menschen. Sie hatten Gottes Namen auf der Stirn. Zweiter, ich hörte eine Stimme vom Himmel. Sie war wie lautes Wasser. Sie war wie starker Donner. Die Stimme war wie Musik von Musikern. Dritter, sie sangen ein neues Lied vor Gott. Niemand konnte das Lied lernen. Nur die 144.000 Menschen, die von der Erde gekauft wurden. Vierter, diese Menschen haben keine schlechten Dinge getan. Sie sind treu geblieben. Sie folgen dem Lamm, wohin es geht. Sie wurden von den Menschen gekauft. Sie sind die Ersten für Gott und das Lamm. Fünfter, sie haben keine Lügen erzählt. Sie sind gut. Sechster, ich sah einen Engel fliegen. Er hatte eine gute Nachricht. Er brachte sie zu allen Menschen auf der Erde. Zu allen Ländern und Sprachen. Siebter, der Engel rief laut, habt Angst vor Gott. Ehrt ihn. Denn jetzt ist die Zeit, dass er richtet. Betet den an, der Himmel und Erde gemacht hat. Betet das Meer und die Quellen an. Achter, ein zweiter Engel kam. Er rief, Babylon ist gefallen. Babylon ist gefallen. Sie hat alle Völker mit ihrem Wein betrunken gemacht. Der Wein ist Gottes Zorn. Neunter, ein dritter Engel kam. Er rief laut, wer das Tier anbetet, wird bestraft. Wer ein Zeichen vom Tier auf der Stirn oder Hand hat, wird bestraft. Zehnter, Gott wird diesen Menschen seinen Zorn geben. Sie werden mit Feuer gequält. Die Engel und das Lamm werden zusehen. Elfter, der Rauch von ihrer Qual steigt für immer auf. Sie haben keine Ruhe. Sie haben das Tier angebetet. Sie haben sein Zeichen bekommen. Zwölfter, hier müssen die Menschen von Gott geduldig sein. Sie halten sich an Gottes Gebote. Sie glauben an Jesus. Dreizehnter, ich hörte eine Stimme vom Himmel. Sie sagte, schreibe. Glücklich sind die Toten, die jetzt an den Herrn glauben. Sie dürfen sich ausruhen. Ihre Arbeit ist getan. Vierzehnter, ich sah eine weiße Wolke. Auf der Wolke saß jemand. Er sah aus wie ein Mensch. Er hatte eine goldene Krone auf dem Kopf. Er hatte eine scharfe Sichel in der Hand. Fünfzehnter, ein anderer Engel kam aus dem Tempel. Er rief laut zu dem, der auf der Wolke saß, nimm deine Sichel und ernte. Die Zeit ist gekommen. Die Ernte auf der Erde ist reif. Sechzehnter, der Mann auf der Wolke nahm die Sichel. Er erntete die Erde. Siebzehnter, ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel. Er hatte auch eine scharfe Sichel. Achtzehnter, ein anderer Engel kam vom Altar. Er hatte Macht über das Feuer. Er rief laut zu dem Engel mit der Sichel, nimm deine scharfe Sichel und schneide die Trauben von der Erde. Sie sind reif. Neunzehnter, der Engel nahm seine Sichel. Er schnitt die Trauben von der Erde. Er warf sie in eine große Wanne. Dort wird Gottes Zorn ausgepresst. Zwanzigster, die Wanne war draußen vor der Stadt. Blut kam aus der Wanne. Es war so hoch wie die Zügel der Pferde. Es floss sehr weit.